Dunja wurde sofort aufgefordert, in einigen Häusern Unterricht zu geben, allein sie schlug es ab. Überhaupt begannen alle mit einem Male, ihr eine besondere Achtung zu bezeigen. Dies alles half hauptsächlich, ein Ereignis herbeizuführen, durch das sich, man kann wohl sagen, jetzt unser ganzes Schicksal ändert. Du sollst wissen, lieber Rodja, dass Dunja einen Heiratsantrag von einem Herrn erhalten und dass sie ihr Jawort bereits gegeben hat, was ich dir eilends hierdurch mitteile. Obwohl die Sache sich auch ohne deinen Ratschlag entschieden hat, wirst du wahrscheinlich weder über mich noch über deine Schwester ungehalten sein. Du wirst selbst aus dem Verlauf der Angelegenheit ersehen, dass wir unmöglich warten und das Ja-Wort nicht bis zum Empfang deiner Antwort hinausschieben konnten. Und außerdem hättest du doch nur hier, an Ort und Stelle, alles genau beurteilen können. Es ging also folgendermaßen vor sich. Er ist schon Hofrat, heißt Pjotr Petrowitsch Luschin und ist ein weitläufiger Verwandter von Marfa Petrowna, die diese Angelegenheit sehr gefördert hat. Alles begann damit, dass er durch Marfa Petrowna den Wunsch äußern ließ, mit uns bekannt zu werden. Er wurde, wie es sich ziemt, empfangen, trank bei uns Kaffee und am nächsten Tage schickte er einen Brief, in dem er sehr höflich seinen Antrag machte und um eine baldige und bestimmte Antwort bat. Er ist ein arbeitsamer und vielbeschäftigter Mann und will jetzt unverzüglich nach Petersburg reisen, sodass für ihn jeder Augenblick kostbar ist. Selbstverständlich waren wir zuerst sehr überrascht, da dies alles gar zu schnell und unerwartet kam. Wir erwogen und überlegten den ganzen Tag miteinander. Er ist ein zuverlässiger Mann in gesicherten Verhältnissen, nimmt zwei Stellungen ein und besitzt bereits eigenes Vermögen. Gewiss, er ist schon 45 Jahre alt, hat aber ein ganz angenehmes Äußeres und kann Frauen noch gefallen. Ja, er ist überhaupt ein sehr solider und anständiger Mann, bloß ein wenig griesgrämig und anscheinend hochmütig. Aber vielleicht scheint es bloß so beim ersten Anblick. Ja, und ich gebe dir den guten Rat, lieber Rodja, wenn du ihn in Petersburg sehen wirst, was sehr bald geschehen kann, urteile nicht zu schnell und zu hitzig, wie es dir eigen ist, wenn bei der ersten Begegnung dir etwas an ihm nicht so gut gefallen will.